vielen, vielen Dank. Nicht nur für die nette Begrüßung und die Bewirtung, sondern natürlich auch für die Einladung überhaupt nach Freiburg zum Joe Fix. Ich habe, bevor ich gekommen bin, mal wieder auf die Website geguckt und gesehen, dass tatsächlich der Joe Fix, also ich glaube seit 1982, 83 kontinuierlich stattfindet. Und das ist Chapeau, wirklich wahrscheinlich die kontinuierlichste und längste, kontinuierlichst stattfindende Veranstaltungsreihe auf der deutschen Linken, würde ich fast mal so aus dem Bauch heraus sagen. Wenn ich zu leise sein sollte oder ein bisschen in mich reinnuscheln sollte, dann mir das einfach sagen. Auch einfach ruhig kurz dann unterbrechen. Allerdings kann es dann sein, dass ich euch nicht direkt sehe. Okay, es soll jetzt heute Abend um eine Analyse und Kritik dessen gehen, was man allgemein und im Normalfall dann doch eher abwertend und sarkastisch dann als Verschwörungstheorien bezeichnet. Und das Interesse daran, nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei den allermeisten, die hier im Raum sind, korrespondierte damit in erster Linie mit den vor 10 Jahren, jetzt 11 Jahren stattgefundenen Selbstmordanschlägen vom 11. September 2001 und insbesondere dann dem daran sich aufhängenden riesigen Verschwörungsmythenkomplex, der sich, und das konnte man damals nicht wirklich erwarten, aber fast befürchten, der sich inzwischen in einem nahezu globalen Maßstab verbreitet und ausgebreitet hat. Daneben, parallel dazu, davor haben Verschwörungsmythen aber selbstverständlich auch eine politische wie kulturelle Wirkungsgeschichte, die meiner Ansicht nach, da kann man drüber streiten, aber meiner Ansicht nach fängt die spätestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an. Beispiele wie etwa die Freimaurer und die Illuminatenkonspirationen, die Protokolle der Weisen von Zion, die diversen Thesen zur Ermordung von John F. Kennedy oder die angeblich gefakte Mondlandung dürften dann, denke ich, auch den meisten Anwesenden in irgendeiner Form bekannt sein. Es handelt sich bei dem, was ich jetzt hier heute Abend Verschwörungsdenken oder auch paranoides Denken nennen werde, weil ich den Begriff der Verschwörungstheorie jetzt eigentlich nicht so sehr mag, aus bestimmten Gründen. Es handelt sich also bei dem nicht um eine je individuelle mentale Störung, sondern um ein Phänomen, so möchte ich argumentieren, das auf konkreten gesellschaftlichen Bedingungen und auf den in ihnen enthaltenen, die einzelnen betreffenden allgemeinen sozialpsychologischen Strukturen beruht. Und der Kern dessen ist dann jeweils die Überzeugung, dass eine verborgene Gruppe von Menschen das Leben und die Lebensumstände einer anderen, meist umfassenderen Gruppe aus Fremden, aus eigensüchtigen Interessen unmittelbar, verdeckt und unbemerkt beeinflusse oder gar vollständig kontrolliere. Und diese Struktur, also diese Argumentations-, diese Deutungsstruktur, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Argumentationsstruktur kann als eine sich selbst begründende, unabhängig von jedem Beweis fortgeschrieben werden und, auch das ist eminent wichtig, sie ordnet die Erfahrung der Realität total und vollständig nach ihrem Bild. Der Beweis sozusagen liegt in der Struktur selbst, dem werden die Fakten untergeordnet. Letztendlich ist sogar die jeweilige Widerlegung innerhalb dieser Struktur enthalten. Da also dann die, wenn man so argumentiert, die Beziehung der Verschwörungsmythen zur Realität eine indirekte ist, kann es dann heute Abend oder überhaupt auch nicht um irgendwelche Ereignisse als solche gehen und ob die so oder so stattgefunden haben, sondern es muss um die von diesen Ereignissen weitgehend unabhängige, autonome, paranoide Deutung im Bewusstsein vieler Menschen gehen und um deren spezifische Formen. Grob zur Struktur des Vortrags. Ich werde erstmal vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung einen kurzen Überblick über die Geschichte von Verschwörungsmythen seit dem 18. Jahrhundert geben und danach versuchen, kursorisch in den sozusagen durchschnittlichen Inhalt der Konstrukte zu 9-11 einzuführen. Und das hauptsächlich am Beispiel des wohl bekanntesten und auch erfolgreichsten deutschen Protagonisten, Matthias Brockers, dessen Buch ich hier einmal mitgebracht habe. Und daran, an Brockers vor allem, möchte ich dann kurz sozusagen die innere Struktur letztendlich dieser Konstrukte entwickeln. Und zum Schluss möchte ich versuchen, zusammenfassend Form und Funktion der paranoiden Wahrnehmung kritisch aufzuarbeiten. Zur Geschichte. Also, ich habe gerade eben schon gesagt, meiner Ansicht nach beginnt die Wirkungsgeschichte überhaupt von Verschwörungsmythen, wie wir sie kennen, mit dem letztendlich so ungefähr in der Sattelzeit, also zum Ausgang etwa des 18. Jahrhunderts. Und zwar, glaube ich, erst ab diesem Zeitpunkt besteht tatsächlich ein Resonanzboden für das, was wir unter Verschwörungsmythen verstehen, also die Erklärung von gesellschaftlichen Verhältnissen als Ganzen durch Konspiration. Nämlich erst ab dieser Zeit sind die gesellschaftlichen Verhältnisse in diesem Maße abstrakt, das heißt also unabhängig von personalen Strukturen, von klar festschreibbaren personalen Verantwortungen und Verantwortlichkeiten, dass es überhaupt Sinn macht, letztendlich diese von Verschwörungsmythen in dem Sinn zu sprechen. Beispielsweise, wenn wir für die Antike argumentieren, dann ist Verschwörung oder eine Verschwörungstheorie in Anführungszeichen letztendlich auch durchaus ein kohärentes Mittel der Erklärung von politischem Wandel. Zumindest die Verschwörung ist in verschiedensten griechischen Stadtstaaten durchaus gebräuchliches Mittel des politischen Machtwechsels gewesen. Es ist kohärent. Und erst ab dem Zeitpunkt letztendlich des 18. Jahrhunderts beginnen Verschwörungskonstrukte tatsächlich dann auch die Erklärung gesellschaftlicher Totalität mit personaler Verantwortbarkeit als Ganzen zu ziehen. Die ersten, die heute noch bekannt sind, modernen Verschwörungsmythen entstanden dann im Zusammenhang mit der Krise des Absolutismus im 18. Jahrhundert. Und sie richteten sich zuerst vor allem mit religiösen Argumenten gegen das Gedankengut der rationalistischen Aufklärung, die Legitimität, so hieß es, von Thron und Altar zu untergraben bestrebt seien, was sie auch tatsächlich taten. Ab der Französischen Revolution wurden Verschwörungsmythen dann ein zentraler Bestandteil defensiv legitimistischer und konterrevolutionärer Theoreme. Sie bezogen sich nun aber selbst auch auf rationalistische Argumente. Also zuvor wurde mit Argumenten der Religion dafür argumentiert, jetzt bezogen sich diese Verschwörungstheoretiker selbst auf die Vernunft als Referenzpunkt. Ziel der Wahl waren allerdings in beiden Fällen vor allem die Logen der Freimaurer und insbesondere der Illuminatenorden. Beides aristokratische und elitäre Zirkel, die zwar die Aufklärung propagierten, aber sich doch zumindest, was die Freimaurer angeht, eher durch Distinktion nach außen, vor allem vom Adel zum Adel und durch Exklusivität auszeichneten und insofern eher soziale Institutionen des Bürgertums waren, denn Brutstätten der staatsfeindlichen Konspiration. Das Grundschema hat dabei der Jesuit Augustin Barouel 1741 bis 1820 ausgearbeitet, der in seinen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Jakobinismus 1797-98 die Jakobiner mit den Freimaurern verschmolz und die Verschwörung, die Konspiration zum Grundmuster jeder gesellschaftlichen Veränderung seiner Epoche erklärte. In den USA formierte sich dann in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Bewegung, die als Anti-Masonic Party, also Anti-Freimaurer-Partei, 1828 sogar zu einer zeitweise einflussreichen und wirkungsmächtigen Partei wurde. In ihrer massenwirksamen Agitation, die als Unterströmung in den Vereinigten Staaten noch Jahrzehnte nachwirken sollte, wurden die sogenannten antirepublikanischen Freimaurer ironischerweise, muss man dann sagen, mit den Habsburgern und der katholischen Kirche verschmolzen und gemeinsam sollten diese drei Gruppen Komplotte gegen die demokratische Verfassung der USA schmieden. Diese Partei fungierte durch Unterstützung durch die protestantischen Kirchen und zum Beispiel auch zeitweise durch Präsident John Quincy Adams praktisch als eine Art Gegenbewegung zu den in dieser Zeit ebenfalls aktiven radikaldemokratischen Jacksonian Democrats. Wenn man hier schon mal eine erste Klammer aufmachen will, um ein bisschen zusammenzufassen, kann man sagen, dass sich in beiden Fällen, sowohl im Falle Barwells als auch im Falle der Anti-Masonic Party in den USA, zeigt, dass Verschwörungskonstrukte letztlich also kein vollständig autonomes Phänomen darstellen, sondern dass, wo sie zu weiterer gesellschaftlicher Wirksamkeit gelangen, immer Bestandteil eines weiteren politischen Zusammenhanges, eines Kontextes sind, den man mit betrachten muss. Die konterrevolutionären Doktrinen nach dem Muster Barwells, also die Freimaurer, haben sich verschworen, um die Gesellschaftsordnung an sich umzustoßen. Diese konterrevolutionären Doktrinen Barwells wurden in der revolutionären Atmosphäre des nachnapoleonischen Frankreichs weiter tradiert, auf einem niedrigeren Level erstmal. Und auf deren Fundament wiederum entstand dann eines in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der geschichtsnotorischsten Konstrukte der Neuzeit, die angebliche Unterwanderung der Nation durch die Juden, die am prominentesten Edouard Drumont in seinem Buch La France Juive von 1886 popularisierte und zu enormer politischer und kultureller Massenwirkung führte. Man denke dann in diesem Fall dann nur an den Urahn aller europäischen faschistischen Bewegungen, die Action Française, und an die etwa an die Massenparanoia der Dreyfus-Affäre zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und unter dem direkten Einfluss dieser französischen Quellen wiederum entstand unter den Händen zaristischer Geheimagenten Ende des 19. Jahrhunderts ein weiteres Dokument des Antisemitismus, die Protokolle der Weisen von Zion, die Grundfolie schlechthin der modernen Verschwörungsmythen. Das Dokument geriert sich als eine authentische protokollarische Aufzeichnung des geheimen Plans der jüdischen Weltverschwörung und ihrer Oberhäupter. In der Krise des Zarismus in dieser Zeit, einer wirtschaftlichen wie aber auch vor allem einer politischen Krise des Zarismus, sollten diese Protokolle eine politische Waffe darstellen, durchaus auch vor allem gegen Reformbestrebungen aus dem Staatsapparat selbst heraus. Sollten also diese Protokolle eine politische Waffe darstellen. Sie fanden allerdings erst wirkliche Massenwirkung mit dem russischen Bürgerkrieg und dem Konstrukt des jüdischen Bolschewismus zum Ende des Ersten Weltkrieges und danach. Und zuvorderst in Deutschland wurde dieses Konstrukt dann wiederum ab den 20er Jahren zu einem zentralen Bestandteil der von etwa von Horkheimer und Adorno sogenannten völkischen Paranoia und auch konstitutiv für die Gewalt, Herrschaft und später die Vernichtungspraxis des deutschen Nationalsozialismus. Und hierin, wenn man wieder sozusagen eine Klammer aufmachen will, dabei trat letztendlich die Projektion, also die Verlegung eigener Ideale und Ängste in andere, als ein zentrales Element heraus. Während die Juden der geheimen Zersetzung der guten Gemeinschaft der Deutschen in diesem Fall beschuldigt und als Gegenrasse imaginiert und bestimmt wurden, waren es doch tatsächlich die Deutschen, die die Weltherrschaft wirklich anstreben. Und in diesem Sinne wurde Hitler etwa von Alexander Stein als gelehriger Schüler der Weisen von Zion bezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die antikommunistische Paranoia vor allem in den USA eine der zentralen Ausprägungen dann von Verschwörungskonstrukten. In dieser Zeit entstehen weiter einige der bekanntesten Mythen, die wie zum Beispiel die angeblich durch die Regierung verschleierten Landungen von Außerirdischen zu einem nicht unerheblichen Maße Reaktionen auch auf die durchaus real paranoide Atmosphäre der McCarthy-Ära und ihrer antikommunistischen Hexenjagden waren. Zudem gehen, um kurz zurückzugreifen, nochmals gehen ab den frühen 1920er Jahren Erzählungsstrukturen paranoider Art zuerst in Deutschland und ab den 1940er und vor allem den 1950er Jahren auch in den USA, gehen also solche Erzählmuster verstärkt in die Produkte der expandierenden Populärkultur ein. etwa vor dem Hintergrund des Massenwahns der frühen Kriegsmonate 1914 und dem Chaos der Revolutionszeit kommen Filme wie etwa Dr. Caligari, Die Spione, Dr. Mabuse, später M zu großem Erfolg. In den USA zeichnet der Film Noir und Spionagedramen eine Atmosphäre der Unsicherheit und des Zweifels an den angeblich verbürgten und offenen, durchschaubaren Beziehungen zwischen den Menschen. Um nochmals dann eine Klammer aufzumachen, also diese Präsenz und Vertrautheit, vor allem dann setzt sich natürlich fort, vor allem ab den 1970er Jahren mit diesen erzählerischen Motiven, darf, denke ich, als ein Element, das die Annahme der Erklärungskraft von Verschwörungsmythen erleichtert, insgesamt nicht vernachlässigt werden. Heutzutage kommt letztendlich, das wissen wir alle, kaum ein Action-Thriller ohne die Konfrontation des Helden oder von mir aus auch der Heldin mit verschwörerischen, geheimen und mächtigen Strukturen aus. Gleichzeitig wiederum begünstigt die gesellschaftliche Virulenz an sich von paranoiden Deutungsmustern wiederum die Produktion von Büchern, Filmen und anderen nach diesem Muster mehr. Es verkauft sich ganz einfach gut. Nochmals das weiter zu denken, gleichzeitig, es sollte nicht mit Massenwirkung direkt gleichgesetzt werden, dass diese Filme, Bücher etc. nach dem Verschwörungsmuster so erfolgreich sind. Verschwörungskonstrukte sind nicht nur vertraut, tradiert, bekannt, sondern sie sind, das denke ich, kann auch so ziemlich jeder nachvollziehen, sie sind auch unterhaltsam. Und das wiederum, um zurück zum Thema zu kommen, macht wiederum, denke ich, auch nicht einen geringen Teil der Wirksamkeit aus. Es ist unterhaltsamer als eine gelehrte Abhandlung beispielsweise. Zurück und weiter entsteht in den Vereinigten Staaten im Gefolge der McCarthy-Ära, der 50er Jahre, der Ermordung John F. Kennedys am Anfang der 60er Jahre und der Gegenkultur im Allgemeinen der 1960er Jahre so etwas wie eine, könnte man sagen, gegenkulturelle Untergrundströmung. Für diese Strömung ist nicht zuletzt auch dank der durchaus realen und massenhaften Bespitzelung etwa der Black Panther Party durch Regierungsorgane, später dann der Watergate-Affäre und der Iran-Contra-Affäre in den 80er Jahren, die Verschwörung, die Konspiration, das Mittel der Wahl, um soziale und politische Gegebenheiten zu erklären. Und dieser von links bis rechts durch eine Art von rebellischem Gestus erfolgreiche paranoide Untergrund ist einer der beiden Hauptquellen, würde ich sagen, der späteren Verschwörungskonstrukte zum 11. September. Man kann dabei zudem hier an das traditionelle, in Anführungszeichen traditionelle, amerikanische Misstrauen gegenüber einer starken oder einer zu starken Zentralregierung anknüpfen. Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich in diesem Zusammenhang der Erfolg von Verschwörungsmythen, insbesondere der Protokolle der Weisen von Zion, vor allem nach 1967 im Nahen Osten, den die Sowjetunion mit ihrer zum Teil extrem dämonisierenden antizionistischen Propaganda nicht unwesentlich unterstützt hat. Darüber allerdings, glaube ich, könnte man mehrere eigene Vorträge auch noch halten und da erkläre ich mich einfach für nicht zuständig. Ich möchte es erwähnt haben an dieser Stelle. Besonders ab den 1990er Jahren und dann verstärkt in der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung nähern sich dann auch weite Teile des vor allem antiimperialistischen linken Spektrums Verschwörungskonstrukten an. In diesem Fall tritt dann die Analyse struktureller Zusammenhänge immer weiter hinter eine extrem vereinfachende und meist personalisierende antiamerikanische und oftmals dann auch antizionistische bis antisemitische Ideologie zurück. Und hier in dieser Annäherung liegt meiner Ansicht nach die zweite größere Quelle der paranoiden Interpretation des 11. September. Um diese paranoiden Interpretationen, Deutungen des 11. September hat sich dann seit 2001 zuerst in den USA und dann auch in Europa wiederum eine eigene Subkultur gebildet, das 9/11 Truth Movement oder wie es sich auch immer nennt. begründet von Veteranen wie zum Beispiel Alex Jones mit seinem massenmedialen Franchise Infowars und auch Michael Rupert von VoicesFromTheWilderness.org, kamen diese Deutungen zu größerer Massenwirkung und medialer Aufmerksamkeit, als sich 2002 in den USA und 2003 dann vor allem die Antikriegsbewegung gegen den im Fall dritten Irakkrieg in ihrem Bemühen, die Bush-Administration insgesamt zu delegitimieren, zumindest einigen der Narrativen zuwandte. Zum Beispiel, nicht zu unwichtigst, der Erzählung vom Einfluss der meist jüdischen Neokonservativen auf die Außenpolitik der USA. In dieser Subkultur beschäftigte man sich und beschäftigt sich letztendlich zum Teil auch heute noch zentral mit pseudotechnischen Fragen, zum Beispiel nach denen der Einsturz der Zwillingstürme ganz einfach nicht möglich gewesen sei. Und deshalb braucht man Raketen oder Semtex oder Carbon oder Sprengstoffe, von denen noch kein Mensch von hier im Raum je gehört hat. Das Hauptbetätigungsfeld ist dabei das Internet. Und das ist zum Beispiel bei YouTube, das wird jeder auch schon mal aus eigener Erfahrung kennen, ist es bei YouTube bei einer Suche zum Beispiel nach dem 11. September fast unmöglich, nicht auf Verschwörungskonstrukte in den unterschiedlichsten Ausprägungen zu treffen. Gibt es das Interesse daran, kurz noch was zur wissenschaftlichen Aufarbeitung zu sagen? Oder? Die wissenschaftliche Behandlung von vorurteilsvollem Denken insgesamt beginnt abgesehen von der klinischen Psychiatrie und Psychologie, die allerdings teilweise andere Gegenstände hatte und hat, letztlich und ernsthaft erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dann vor allem dem Aufstieg des deutschen Nationalsozialismus und Antisemitismus in den 1930er Jahren. Ab diesem Zeitpunkt beginnt man dann zumindest in den kritischen Sozialwissenschaften sozusagen das rationalistische Paradigma in Frage zu stellen, nachdem sich das Handeln der Einzelnen vor allem aus deren objektiver und materieller Interessenslage, ihrer rationalen Überlegung oder eben auch blanker Manipulation von außen ableiten lasse. Die rasch popularisierten Ergebnisse der Psychoanalyse Freuds über das Unbewusste, wie auch die Erfahrungen der Propagandakampagnen im Ersten Weltkrieg und der Werbeindustrie seit dem Ersten Weltkrieg tragen letztendlich zur Infragestellung dieses Paradigmas entscheidend bei. Insbesondere dann auch empirische Studien, die unter anderem dann das emigrierte Institut für Sozialforschung in den 1940er Jahren in den USA durchführte, etablieren dann erste Elemente eines sozusagen sozialpsychologischen oder noch weiter gedacht eines gesellschaftskritischen Begriffs des Paranoiden. Während Hannah Arendt unter anderem, aber ganz zentral in ihren Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft, die strukturelle Stellung des Paranoiden innerhalb sogenannter totalitärer Gesellschaften herausarbeitet. In beiden dieser Strängen, sowohl innerhalb der Studien des Instituts für Sozialforschung, der kritischen Theorie, als auch bei Hannah Arendt tritt vorhin schon erwähnte Projektion, also die Verlegung eigener Wünsche und Ängste in andere und der damit einhergehenden Brechung der Realität an zentraler Stelle hervor, sowie auch dann, das weitergedacht, die Personalisierung sozialer Zusammenhänge zur Schaffung klarer Feindbilder. Das sind in beiden Fällen relativ zentrale Elemente. Die spezifische Erforschung dann von Verschwörungsmythen als Verschwörungsmythen ganz dezidiert hat dann, so kann man salopp sagen, ihr Gründungsdokument 1961 in Richard Hofstadters Essay The Paranoid Style in American Politics, der in diesem Aufsatz einen Paranoid Style of Thinking identifiziert und vor allem in politischen Bewegungen in der Geschichte der USA vor allem und zentral von der Rechten her festmacht. Danach erscheinen dann eher kleinere Arbeiten, was heißt kleinere Arbeiten, unter anderem also relativ wenige, vor allem in den Ende der 70er Jahre eine große Dissertation von Johannes Rogula von Bieberstein, wirklich so Mythos von der Verschwörung, Philosophen, Liberale, Juden und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, in dem es vor allem um die bereits vorhin zitierten Verschwörungsmythen zur Zeit der frühen Aufklärung und der Französischen Revolution und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts geht. Und tatsächlich beginnt dann erst wieder um das Jahr 2000 herum, dann letztendlich wird dann an diese Forschung in breiterer Form angeknüpft. Und inzwischen lassen sich so in etwa zwei große Denkschulen, in Anführungszeichen, zumindest in der Wissenschaft identifizieren, die sich mit Verschwörungstheorien, Verschwörungsdenken auseinandersetzen. Das eine ist eine anthropologische Erklärung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, die ganz einfach sagen, Verschwörungstheorien ist menschlich, es ist anthropologisch verankert. Menschen sind von Natur aus Verschwörungstheoretiker. Das ist die eine Erklärungsschiene, die auch relativ populär ist und ganz oft zitiert wird. Und dann gibt es noch eine zweite Schule, die eher einen wissenssoziologischen Ansatz hat, die letztendlich Verschwörungsmythen und paranoides Denken als eine andere Form der Erkenntnis, der Generation und der Formierung von Erkenntnis über reale Zusammenhänge interpretiert. Sagt, okay, darin manifestiert sich sozusagen tatsächliches Wissen, dass man weiter fortschreiben kann und das auch funktional ist und so weiter. Man muss es ernst nehmen an sich. Ja, die meisten dieser neueren Beiträge sind leider aber dann im Gegensatz zu dem, was zu ihren Ursprüngen in den 40er Jahren oder auch bei Richard Hofstadter leider sehr monothematisch, und sie nähern sich entweder nur einem einzigen Thema dann an oder sie hängen einem dieser beiden sehr, sehr eng definierten Interpretationsschema an und führen letztendlich kaum weiter, meiner Ansicht nach. Warum, werde ich versuchen jetzt klar zu machen. Die Muster paranoider Welterklärung wurden und werden innerhalb einer paranoiden Interpretation der Wirklichkeit meistens direkt und zeitnah und letztlich oft noch bevor irgendwelche gesicherten Fakten überhaupt bekannt werden könnten, über die entsprechenden Ereignisse gelegt. Nachdem beispielsweise am 2. Mai 2011 der Tod Osama bin Ladens durch ein Spezialkommando der US Army bekannt wurde, dauerte es nur wenige Stunden, bis erste Stimmen dies in Zweifel zogen und unter anderem behaupteten, Bin Laden sei schon seit Jahren tot, vielleicht habe es ihn überhaupt nie gegeben oder er lebe schon lange unter falscher Identität, und das ist definitiv meine Lieblingserklärung als Biker in Florida. Und all diese Ansätze setzten mittelbar eine Deutungslinie der Anschläge vom 11. September 2001 selbst und Bin Ladens Beteiligung daran im Besonderen fort. Idealtypisch lässt sich diese Interpretationslinie folgendermaßen umreißen. Bin Laden, hieß es, sei wahlweise nur ein harmloser Geschäftsmann. Er und sein Terrornetzwerk Al-Qaida schon seit Jahren ein Werkzeug des neokonservativen Pentagon oder gar nur ein Produkt der digitalen Fälscherwerkstätten der CIA. Die Anschläge selbst seien durch die Regierung der Vereinigten Staaten wissentlich geduldet, logistisch oder auch organisatorisch unterstützt, durch Sprengungen oder Raketenbeschuss oder was auch immer, zumindest teilweise oder sogar komplett selbst durchgeführt worden. Oder sie seien eine komplette Lüge, aber in jeder Hinsicht und immer eine mediale Inszenierung. Konsequenz sind die Anschläge, seien diese Anschläge oder dieses Bild der Anschläge, wie es uns vermittelt würde, seien nichts weiter als ein zynischer Vorwand zur kriegerischen Unterwerfung der Völker der Welt unter das ökonomische, politische und kulturelle Diktat Amerikas und oder seiner Regierung, beziehungsweise oftmals auch einer noch hinter ihr stehenden, verborgenen Struktur. Ob es ein Motiv für das Unvorstellbare, eine inszenierte Katastrophe wie in Pearl Harbor gibt. So schreibt Matthias Bröckers am 12. September 2001. Nachdem er eine lange Liste von Fragen an CIA und US-Regierung über Nazis, den Rockefeller-Mob und hausgemachte Schurken wie etwa die Selbstmordattentäter in Israel sich gerichtet hat. Er schreibt also, ob es ein Motiv für das Unvorstellbare, eine inszenierte Katastrophe wie in Pearl Harbor gibt, werden die nächsten Aktionen der Weltmacht zeigen. Zitat Ende. Und er beantwortet sich letztendlich die darin enthaltene Frage dann auch selbst, Zitat, die Aktionen der Vereinigten Staaten machen deutlich, es geht um militärische Züge auf dem geopolitischen Schachbrett, Zitat. Die Massenwirkung dieser und der zuvor umrissenen Konstrukte ist erstaunlich und beängstigend, immer wieder, wenn man sich das anguckt. Dabei steht an erster Stelle ein tiefsitzendes Unbehagen an der Weltmacht USA und allem, wofür diese jeweils dann steht. In einer Umfrage des Pew Global Attitudes Projects vom Herbst 2001 etwa konnten 70% der befragten World Opinion Leader ihre Schadenfreude, eigentlich jetzt nicht, verhehlen und hielten ein Gefühl der Verletzbarkeit für den Hegemon für gut und sinnvoll. Und immerhin noch 58% dieser World Opinion Leader, dieser befragten World Opinion Leader, machten die US-amerikanische Politik direkt für die Anschläge zumindest mitverantwortlich. Und dass diese Anschläge grundlos, in Anführungszeichen, gewesen seien, beziehungsweise dass sie selbst einer paranoiden und projektiven Logik, in Anführungszeichen, wiederum folgten, kann von allzu vielen einfach nicht akzeptiert werden, bis heute. Die sozialpsychologische Banalität, dass eine ungeheure, umso mehr eine weitgehend präzedenzlose Gewalttat zum Misstrauen gegenüber dem Opfer führt, erfuhr hieran nochmals schlagende Bestätigung. Oder anders wiederum ausgedrückt von Matthias Bröckers, Zitat, einer meiner ersten Gedanken, wer so etwas tut, muss furchtbar verletzt worden sein. Im Jahr 2008 antworteten 23% der befragten Deutschen auf die Frage, wer steckte nach ihrer Meinung hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 mit die US-Regierung. 1% wie mit Israel und immerhin nochmals 9% mit ich weiß nicht. Also statistisch gesehen waren zu diesem Zeitpunkt etwa ein Drittel der Deutschen zumindest unsicher über die Täter und fast ein Viertel kannte die wahren Schuldigen, nämlich die USA und Israel. Allerdings relativ wenig tatsächlich, 1%. Ein Gradmesser für die Relevanz von Verschwörungskonstrukten in der Öffentlichkeit liefern daneben auch die publizistischen Erfolge von zum Beispiel Matthias Bröckers, den ich ja schon einige Male zitiert habe. Und dessen erstes Buch möchte ich jetzt im Folgenden, wie schon vorher angekündigt, als Folie benutzen. Dieses 2001 erschienene Buch Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9. erschien damals bereits nach 2 Monaten in der 16. Auflage. Der Verlag bezeichnete es als eines der erfolgreichsten seiner Geschichte. Ich habe bisher leider keine Zahlen herausfinden können, aber wer die Verbreitung von Büchern von 2001 in den Regalen der Republik kennt, der muss, denke ich, doch von sehr hohen Zahlen ausgehen. Durch Medien wie etwa das TV-Magazin Kulturzeit auf Dreisat wird Bröckers immer wieder effektiv eine sogenannte legitime Diskursposition zuerkannt und er kann in ausführlichen Stellungnahmen und Interviews ohne ernsthafte und fundamentale Kritik fürchten zu müssen, seine Positionen vertreten. Der Erfolg eines vor einem Jahr dann erschienenen zweiten Buches von Bröckers scheint dies dann nochmals zu verdeutlichen, das gemeinsam mit Christian C. Walter unter dem Titel 11.9. 10 Jahre danach der Einsturz eines Lügengebäudes veröffentlicht, konnte sich direkt auf der Amazon-Bestsellerliste weit vor an allen anderen sogenannten Sachbüchern etablieren und es führte dann eben dafür einige Wochen die Sachbuchlisten an und es war damals nicht allein. die Empfehlungen auf der Amazon-Produktseite damals verwiesen direkt auf mindestens zwei weitere deutschsprachige Titel in diesem Segment, die ebenfalls 2011 neu erschienen sind. Einmal Gerhard Wisniewski, Operation 9/11, der Wahrheit auf der Spur, und Paul Schreier, Inside 9/11, neue Fakten und Hintergründe 10 Jahre danach, das zweite Buch in Jürgen Elsässers Compact Verlag erschienen. Alle diese drei Autoren, wie gesagt, Bröckers, Wisniewski und Schreier, Wiederholungstäter. Es war also mindestens ihr zweites Buch zum Thema. Die Protagonisten verweisen letztlich immer darauf, dass die Medien konkurrierende Auffassungen nicht zur Kenntnis nehmen würden und somit ein Teil der Verschwörung seien. Und dies gilt aber auch im umgekehrten Fall bei entsprechender, im Fall von Bröckers und Wisniewski vorhandener Repräsentation in den Medien. Die Inhalte würden dann in ihrer Substanz entwertet und der Lächerlichkeit als Verschwörungstheorien preisgegeben oder auch verzerrt. Gleichzeitig zielt aber ein Großteil der Bemühungen offensichtlich genau auf diese Massenmedien ab. Sie schreiben immerhin noch Bücher, Artikel und lassen sich in Fernsehsendungen interviewen und beruft sich auch in ihren Quellen zu einem nicht unerheblichen Teil auf eben diese Massenmedien. Der These von der Unsichtbarkeit der behaupteten Verschwörung, der Verborgenheit der wirklichen Sinnstruktur und der Unzugänglichkeit dementsprechender Informationen, dem stehen die Beweisketten entgegen, die sich auf zumeist nur allzu öffentliche Websites, auf Institutionen und Informationsquellen berufen. Die dann darin enthaltenen, oftmals hochspezifischen, dass die darin enthaltenen, oftmals hochspezifischen Informationen öffentlich wurden, gilt dann weiter, auch wenn die entsprechende Information oftmals relativ schnell widerlegt wird, als weiterer Beweis. Es wurde schließlich etwas enthüllt und Dementis machen es nur umso glaubhafter. Die Belege für Bücher wie etwa das von Bröckers entstammen dabei dann oftmals einigen wenigen Quellen, und bei Bröckers im ersten Buch sind dies vor allem die auch international sehr beliebten Websites globalresearch.ca von Michel Khodorkovsky und voicesfromthewilderness.org von Michael Rupert. Zu diesen Quellen schreibt Bröckers, Zitat: In diesem Zusammenhang darf der Hinweis nicht fehlen, dass Internetseiten flüchtig sind und einige der in diesem Buch zitierten Quellen nicht mehr auf Klick verfügbar sind, wenn der geneigte Leser diesem Hinweis nachgehen möchte. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz: In diesem Fall hilft ein wenig googeln. Zitat Ende. Und googeln ist überhaupt das zentrale Erkenntnisinstrument von Bröckers. Und dazu kommt, sage ich gleich, auch noch ein paar Worte. Viele dieser Websites verweisen wiederum in einer Art virtuell bildlicher Darstellung ihrer eigenen ideologischen Struktur in ihren Gehalten aufeinander und belegen sich sozusagen so gegenseitig in einer Art von Zirkelbelegen. Die Struktur dieser Beweisketten verweist auf ein weiteres Element des zugrunde liegenden Wahrnehmungsmusters. Gigantische Sammlungen von Fakten werden angehäuft und in einer Imitation wissenschaftlicher Formen der Zitation und Gliederung dargestellt. Es gibt unglaublich viele Fußnoten in diesem Buch und in so ziemlich jedem, das ich aus diesem Spektrum gesehen habe. Die Form allein soll dabei schon, das durchaus ganz ähnlich wie im Wissenschaftsbetrieb, Legitimität und Stimmigkeit des Inhalts verbürgen. Das Material wiederum ordnet sich von Beginn an aber nur unter Vorannahme der sinnstiftenden Struktur des Verschwörungskonstruktes. Diese Undurchsichtigkeit gilt wiederum als Beleg für die Existenz der verborgenen Struktur und ihrer Methoden. Matthias Bröckers spricht etwa vom bewusst herbeigeführten konstruktiven Chaos, ein Zitat, und führt aus, Zitat: Für den Beobachter wird gleichermaßen die Theorie zur Praxis. Er nimmt eine reale Verschwörung wahr, wo andere Beobachter allenfalls vage Indizien für einen Zusammenhang und andere wieder absolut gar nichts wahrnehmen. Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität, entwirren Verwirrendes, erklären Unerklärliches. Zitat Ende. Die Erklärungsnot, so nennt Bröckers dann das, werde dadurch behoben, dass, so nochmals Zitat, der Beobachter vage Zusammenhänge zu logischen Kausalitätsketten zusammenfügt. Zitat. Und Widersprüche, Inkonsistenzen und Zufälligkeiten deuten dabei innerhalb dieser Ketten keineswegs auf Fehler hin, sondern sie sind im Gegenteil Belege von Stimmigkeit. So gibt es dann bei Bröckers etliche Stellen, in denen ein Element eine widersprechende Information durch einen ganzen Katalog an Wenn und Ist es nicht denkbar Fragen neutralisiert wird, die letztlich auf nichts anderem als der inneren Stimmigkeit der suggestiven Gesamtkonzeption beruhen, nämlich eben jene Zusammenhänge der logischen Kausalitätsketten, von denen Bröckers im Zitat zuvor sprach. Und in diesem Sinne, glaube ich, muss auch das Googeln verstanden werden, das Bröckers im vorvorigen Zitat anpreist als Erkenntnisinstrument par excellence. Es gibt in der Welt der Verschwörungsmythen ganz einfach keinen Zufall. Was zusammen auftritt, und sei es auch nur auf einer Google-Suchmaske, was zusammen auftritt, das hängt zusammen. Zitat von Emil Kraepelin aus einer klassischen klinischen Beschreibung der Paranoia. Weiterhin werden sehr häufig innere Zusammenhänge zwischen zwei zufällig aufeinanderfolgenden Ereignissen angenommen. Sie erscheinen jedem Nicht-Eingeweihten ganz natürlich als Zufälligkeiten. Aber das Subjekt merkt nur zu deutlich, dass alles mit der ausgesuchtesten Schlauheit gemacht wird, dass es sich um die künstliche Erzeugung von Zufällen handelt. Zitat. Und Matthias Bröckers geht dabei jedenfalls nach eigener Aussage nie so weit zu behaupten, er wisse, wer den Anschlag alternativ zu Al-Qaida tatsächlich durchgeführt habe, weil er stelle ja nur Fragen. Gleichzeitig sind seine immer wiederholten Fragen derart suggestiv, dass letztlich der Unterschied einer allein des Stils ist. Er schreibt beispielsweise auf den ersten Seiten seines Buches, Zitat, ich verspreche weder einfache Lösungen noch perfekt passende Deckel auf brodelnde Töpfe von Widersprüchen, noch stimmige Endreime auf Berge von Ungereimtheiten. Eines jedoch könnte die Lektüre bewirken, dass Ihnen das Propagandamenü, das die Köche in Brainwashington DC und ihre Medienkellner auf allen Kanälen servieren, nicht mehr so richtig schmeckt. Und an einer anderen Stelle, die gesamte Inszenierung al-qaidistisch-ladinistischer Weltverschwörung und des Kampfes gegen den Terrorismus lässt kaum einen anderen Schluss zu, als dass es sich bei der Katastrophe vom 11. September um einen sorgsam geplanten Plot gehandelt hat. Zitat. Wenn man den Satz so an sich erstmal liest, ist es natürlich eine bahnbrechende Erkenntnis, nämlich wenn man davon ausgeht, dass der Anschlag auf den 11. September tatsächlich Ergebnis einer wirklichen Verschwörung war, und zwar einer, die sich auf eine Variation des zuvor umrissenen paranoiden antiamerikanisch-antisemitischen Verschwörungsdenkens berief. Aber das ist natürlich nicht das, was Bröckers hier meint. Es geht ihm um etwas anderes. Er fragt an anderer Stelle, wenn die CIA nicht involviert war. Und solche skizzierten Analogieschlüsse und die cui bono Fragen, also die Frage, wer profitiert davon, diese beiden Elemente sind die Verbindungsscharniere letztendlich innerhalb der Darstellung des Ganzen. Beispielsweise wird eine Argumentation bei Bröckers, die direkte Beteiligung der US-Regierung an den Anschlägen vom 11. September belegen soll, mit einer Kausalitätskette untermauert, die sich um den Großvater George W. Bush, des damaligen US-Präsidenten Prescott Bush, und dessen angebliches Verhältnis zum Dritten Reich dreht. Und aus dieser Kolportage wird dann ein grundsätzliches Verhaltensmuster abgeleitet, beziehungsweise ein solches Verhaltensmuster wird suggeriert, und zwar wohlgemerkt nicht ein Verhaltensmuster eines Individuums mit bestimmten wirtschaftlichen Verbindungen, was von mir aus auch stimmen mag, das ist mir nur total latte. Ein Verhaltensmuster also nicht eines Individuums, sondern der USA als Ganze. Bröckers schreibt, Zitat, Adolf war einer dieser netten Hurensöhne der USA. Ohne ihr vorheriges Großinvestment in den Faschismus wäre die Befreiung vermutlich gar nicht nötig gewesen. Zitat Ende. Was zu beweisen war. Walter Brockers eine andere seiner Fragen. Wenn der WTC, World Trade Center Angriff, keine Verschwörung war, dann hätte den Imperatoren in Washington zur Stabilisierung ihres Weltreiches etwas Nützlicheres nicht passieren können. Zitat. Und an anderer Stelle schreibt er dann, Zitat, wenn man sich knapp ein halbes Jahr nach den Anschlägen fragt, welchen Ländern und Regierungen sie genützt haben, dann bleiben nur zwei. Die USA und George W. Bush sowie Israel und Ariel Sharon. Das Kriterium des Tatmotivs, das doch für jeden Kriminalisten bei der Erstellung von Täterprofilen zentral ist, müsste Bush und Sharon auf der Liste der Verdächtigen eigentlich ziemlich weit nach oben rücken lassen. Zitat Ende. Und die Richtigkeit dieser Annahme wiederum und aller anderen Annahmen, die findet allein im subjektiven Bewusstsein des Protagonisten ihre Begründung. Und Brockers Aussage in einem Interview vom letzten Jahr zu seinem neuen Buch, Zitat, man wird in vielen Jahren sich fragen, wie konnten die das nur glauben? Also das alles, was wir glauben zu wissen über den 11. September 2001. Man wird sich also in vielen Jahren fragen, wie konnten die das nur glauben? Und dann haben es wenigstens einige richtig erkannt. Zitat Ende. Also Herr Brockers und Herr Wisniewski und so weiter. Und diese Aussage, meine ich jedenfalls, zeugt von mehr als von Selbstüberschätzung und ganz extremem Narzissmus. An dieses Verschwörungsdenken ist nun, so möchte ich argumentieren, eine Form der Wahrnehmung, die eine komplexe und oftmals unverständliche und dabei zutiefst widersprüchliche Realität, wie wir sie jeden Tag erfahren, mit Sinn ausstattet. Die Gesellschaften, in denen wir leben, sind strukturell und auch strukturell notwendig geprägt durch einen hohen Grad an Heteronomie und Fremdbestimmtheit, unter denen die Einzelnen keinen Einfluss auf die Gestaltung der Bedingungen, unter denen sie leben und leben müssen, haben. Und dies wird sozialpsychologisch als Ohnmacht erfahren, als Kontrollverlust und letztlich auch als eine narzisstische Kränkung, die das Selbstwertgefühl radikal in Frage stellt. Ein Verschwörungskonstrukt wiederum stattet die als sinnlos erfahrene Realität monokausal aus einem Punkt heraus mit Sinn aus, von dem her sich gerade dann höchst widersprüchliche Tatsachen erklären lassen. Und eine soziologische Untersuchung in den Vereinigten Staaten ergab dementsprechend in den 1980er Jahren zumindest Hinweise darauf, dass Angehörige sozial, kulturell und ökonomisch marginalisierter Gruppen zumindest statistisch häufiger paranoiden Erklärungsmustern anhängen. Der Einzelne kann so die reale Ohnmacht in sich stimmig erklären, also warum es so ist, oder zumindest rationalisieren, und er kann gefühlt Handlungsmacht oder Kontrolle wiedergewinnen. Und Freud benennt dann auch die Funktion paranoider Vorstellungen innerhalb der psychischen Ökonomie der Einzelnen als einen Versuch der Rekonstruktion einer verrückten Wirklichkeit. Er schreibt, was wir für die Krankheitsproduktion halten, die Wahnbildung, ist in Wirklichkeit der Heilungsversuch, die Rekonstruktion. Zitat Ende. Es wird letztlich versucht, Kontrolle zurückzugewinnen, allerdings in einer Form, die wiederum vollständig der falschen, paranoiden Wahrnehmungsweise und der Struktur der ihr zugrunde liegenden narzisstischen Triebbesetzung entspricht. Und diese Triebbesetzungen hängen wiederum eng mit der sozialpsychologischen Konstitution der Subjekte wie ihrer Gesellschaft insgesamt zusammen. Frustration muss dabei als ein zentraler Bestandteil der Persönlichkeitsform bzw. der Bildung dieser Persönlichkeitsform identifiziert werden. Das Zitat, ganze innere Leben wird von den Versagungen determiniert, die den Einzelnen von außen auferlegt werden, stellt in diesem Fall die unter anderem von Theodor W. Adorno mitbetreute Grundlagenstudie The Authoritarian Personality bereits 1950 fest. Viele bauten demgegenüber eine Innenwelt auf, die konsequent gegen die erfahrene Außenwelt gesetzt werde. Zitat, sie können nur durch Selbstüberhöhung existieren, führt die Studie weiter aus, kombiniert mit einer gewalttätigen Zurückweisung des erfahrenen Außen und durch Aufbau einer Pseudorealität, gegen die ihre Aggressivität gerichtet werden kann, ohne eine offene Verletzung des Realitätsprinzips. Zitat Ende. Ende. Und das heißt wiederum, ohne tatsächlich im klinischen Sinne psychisch krank zu werden. Die Mechanismen, die dabei zum Einsatz kommen, sind Bestandteil der gegenwärtigen allgemeinen dynamischen sozialpsychologischen Grundtendenzen. Es sind dies vor allem die Projektion, die Verlegung eigener Wünsche und Ängste in andere und die damit einhergehende Brechung und Verrückung der Realität sowie dann weiter die Personalisierung hochkomplexer, nicht an individuelle einzelne gebundenen sozialen Zusammenhänge. Letztlich wird dann so die Schaffung eines klaren Feindbilds betrieben, das die erfahrene Ohnmacht, die Fremdbestimmung und den erfahrenen Sinnverlust erklärt. Dies konstituiert dann wiederum eine imaginierte oder auch manchmal durchaus reale Gemeinschaft der Wissenden bzw. Gemeinschaft der Bedrohten und hilft insofern, Isolation und Frustration zu kompensieren und gleichzeitig auch die eigene Wichtigkeit und Handlungsmacht zu bestätigen. Dies wiederum, Klammer auf, sind natürlich auch durchaus allgemeine Strukturen, die selbstverständlich jetzt nicht automatisch, also die Projektion etc., sind die selbstverständlich nicht automatisch zu vollständig paranoiden Konstruktionen führen müssen. Die Tendenz dahingehend lässt sich allerdings nicht nur an der Allgemeinheit des vorurteilsvollen Denkens an sich ablesen, denke ich. Und gerade die Tatsache, dass der behauptete Sinn, das heißt also in diesem Fall das Wirken personengebundener, böswilliger Machenschaften natürlich unsichtbar ist, lässt die Erklärungsstruktur insgesamt unangreifbar werden. Das Fehlen jeden Beweises wird unter Annahme der Allmacht der Verschwörung zum besten Beweis. Das paranoide Denken funktioniert so tendenziell als ein geschlossenes System, das letztlich seine eigene Widerlegung mit enthält und sich von jeder eine andere erkenntnisstiftenden Erfahrung abschottet. Es neigt, so Leon Poljakow, Zitat, in einer unangenehmen Weise dazu, ganz seine entscheidenden Beweise aus dem Fehlen von Beweisen zu erheben. Besteht die größte List des Teufels nicht gerade darin, den Glauben zu erwecken, er existiere überhaupt nicht? Zitat. Insofern lässt sich das paranoide Denken als ein Bestandteil in enge Verbindung mit dem Ressentiment oder mit Ressentiments bringen. Und der Antisemitismus beispielsweise enthält dieses paranoide Element, die Realität nach seinem Bild gestaltende Element, nachdem der Antisemit sich und seine Wir-Gruppe von den Juden verfolgt und existenziell bedroht wähnt. Und innerhalb dieser Erklärungsstruktur, in Führungszeichen, so schreibt Detlef Clausen, kann Aufklärung, Zitat, nicht den Triumph des richtigen Arguments über das Falsche garantieren. Zitat Ende. Und letztlich ist es so absolut kein Zufall, dass in Form und oder Inhalt viele Verschwörungstheoretiker Antisemiten sind. Der Begriff des Paranoiden, wie ich ihn jetzt hier verwendet habe, soll, wie sich vorhin schon bei dem kurzen Aufriss der wissenschaftlichen Aufarbeitung angedeutet hat, ist vor allem zur Abgrenzung von relativistischen Konzeptionen von Verschwörungstheorien dienen, die zum einen Verschwörungsdenken in engen Zusammenhang mit realen Konspirationen bringen, und zum anderen in der Struktur dieser Konstrukte selbst ein Erkenntnisinstrument identifizieren. Und diese Position, diese relativistische oder anfänglich durchaus auch wissenssoziologische Konstruktion, diese Position ignoriert grundsätzlich diese eben beschriebene geschlossene und realitätsgestaltende Funktion des paranoiden Denkens, die eben die Wahrnehmungsfähigkeit der Einzelnen organisiert. Und gleichzeitig verkennt sie auch dessen ambivalente Natur, in der der nur allzu legitime Zweifel und das Leiden an der herrschenden Realität eine eben falsche, mystifizierende und letztlich auch durchaus konformistische Auflösung erfährt. Einige vor allem führende Protagonisten von Verschwörungskonstrukten sind dann auch durchaus Grenzfälle zu pathologischen Fällen von Paranoia und deren klinischer Beschreibung. Und dafür spricht einmal ihr sehr starkes Sendungsbewusstsein und der damit verbundene extreme Narzissmus, den wir gerade, wie ich denke, durchaus bei Matthias Brockers in dem letzten Zitat von ihm schon gesehen haben. Aber gleichzeitig spricht auch die Tatsache dafür, dass viele von ihnen, wie etwa Michael Rupert oder Alex Jones, im Laufe ihrer Karrieren, die in beiden Fällen schon sehr, sehr lang gehen, seit den 70er Jahren auf jeden Fall, dass zumindest diese beiden, aber auch viele anderen immer wieder zwischen den verschiedensten Verschwörungskonstrukten hin und her wechseln, beziehungsweise sich relativ schnell den gerade angesagten Narrativen zuwenden. Und die meisten von ihnen sehen sich selbst, wie auch immer und durch wen auch immer, das mag dann auch wechseln, verfolgt, persönlich verfolgt, und sie verwechseln konsequent Ursache und Wirkung ihrer eigenen Marginalisierung. Also warum sie letztendlich nicht im Mainstream in der Art und Weise präsent sind, wie sie es nach eigenem Dafürhalten eigentlich müssten. Die Entstehung aller dieser Wahnbildungen, schreibt Emil Kraepelin, vollzieht sich wesentlich auf dem Wege krankhafter Auslegung wirklicher Erlebnisse. Einmal werden tatsächliche Wahrnehmungen in vorurteilsvoller Weise gedeutet. Ganz gleichgültige Erfahrungen gewinnen für das Subjekt eine geheime Beziehung zur eigenen Person. Die gemeinsame Eigentümlichkeit aller Wahnbildungen ist ihre grundsätzliche Unerschütterlichkeit. Obgleich das Subjekt vielleicht zugibt, dass er selten oder nie den zwingenden Beweis für die Richtigkeit seiner Auffassung erbringen könne, prallt doch jeder Versuch, ihn von der Wahnhaftigkeit seiner Ideen zu überzeugen, wie an einer Mauer ab. Man geht ebenso schlau vor, dass sich die Erkenntnis des inneren Zusammenhangs aller der scheinbaren Zufälligkeiten nur vom Standpunkt jener subjektiven Überzeugung aus gewinnen lässt. Zitat Ende. Aber die Massenwirkung von Verschwörungsmythen, wie etwa auch zentral der Konstrukte um 9-11, baut eben weiter ganz eindeutig auf gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen auf und sie ist dementsprechend dann auch starken Konjunkturen unterworfen. Und in diesem Zusammenhang, also im Hinblick auf die Massenwirkung, steht paranoides Denken auch nie für sich allein, sondern es ist immer ein Element innerhalb eines größeren, meist politischen Zusammenhangs. In Europa, wie vorhin schon erwähnt, wie in den USA, erreichten beispielsweise die Verschwörungsmythen um den 11. September tatsächliche Massenwirkung erst mit dem Aufstieg der Antikriegsbewegung. In Deutschland insbesondere mit dem gegenhegemoniellen Projekt Gerhard Schröders 2003, in dem sich sozusagen die Friedensbewegung von links bis rechts verbündete und einen massiven Anti-Amerikanismus zumindest beförderte, aber eher schon auf diesem aufruhte. Und zumindest in den USA, das lässt sich relativ gut nachweisen, inzwischen in den USA hört die breitere Wirkung dieser Verschwörungskonstrukte zum 11.9. mit dem Ende der Bush-Administration letztendlich auf. Da hat man in den Umfragen 2008 einen wirklichen Knick, wo das runtergeht von um die 20-25% auf einmal auf 12% mit der Amtsübernahme von Barack Obama. Insofern ist dann der Zusammenhang, den ich vorhin angedeutet habe, nämlich dass man ab 2003, dass es vor allem auch durchaus die Funktion hatte, die Administration von George Bush insgesamt zu delegitimieren und eben noch ein weiteres Element hinzuzufügen, warum die böse sind, warum die das dem noch hinzuzufügen, um diese Administration zu delegitimieren. Und diese Wirkung hört, wie gesagt, 2008, dann geht sie zumindest sehr, sehr stark zurück. Dessen ungeachtet besteht aber letztlich doch, denke ich, wenig Hoffnung darauf, dass das zugrunde liegende Muster dann allzu schnell gebrochen wird. Es handelt sich, wie ich jetzt hoffentlich im Laufe des Vortrags plausibel machen konnte, bei Verschwörungsmythen und dem ihnen entsprechenden paranoiden Denkformen, um ein pseudorationales Phänomen von Wahrnehmung, Erklärung und Argumentation, und das in enger Verbindung mit konventionellen, in Anführungszeichen, Vorurteilsstrukturen, die komplexe Realität eines Ereignisses, aber auch einer Kultur, einer Ökonomie oder einer Gesellschaft als Ganzer, vielleicht sogar monokausal aus dem planmäßigen und verborgenen Wirken Einzelner oder einer Gruppe von Einzelnen erklärt. Und insofern beruhen diese Konstrukte, diese Denkformen auf den vorherrschenden sozialpsychologischen und soziologischen Strukturen und somit auf der Form gegenwärtiger Gesellschaft. Die Enttäuschung darüber, dass das beobachtbare und meist banale Faktum der Welt keinen Sinn verleiht, wird in ein ebenso starkes Bedürfnis nach personaler, verortbarer Verantwortung und Schuld umgemünzt. Dass das Leiden an Herrschaft und Ausbeutung allein der Fortschreibung von Ausbeutung und Herrschaft dient, wäre im Gegensatz dazu nur gesellschaftlich und strukturell abzuschaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.